Feuer geboren. Und nun hat mich diese Stadt als ihren Krieger auserkoren. Mein Schwert ist geschärft und jeder soll es nun sehen, wie ich euch den Kopf abschlage, denn es kann nur einen geben. Meine Stadt ist ein Loch, hier werden Krieger geboren. Und nun hat mich diese Stadt als ihren Krieger auserkoren. Mein Schwert ist geschärft und jeder soll es nun sehen, wie ich euch den Kopf abschlage, denn es kann nur einen geben. Ich bin anders als ihr, ihr seid nur schwule Hunde. Seht ihr das Tier in mir? Es reißt euch in tausend Stücke, geht zurück zu deiner Mutti, frag, was sie hat. Die Schlampe hat dich verstoßen, sie heult jetzt Tag und Nacht. Ich warte seit Jahren auf den perfekten Moment. Nun ist er endlich da und alle sind am Fleck. Kann gut sein, dass mich nicht jeder hier mag. Doch dein Idol steht auf Männer und mag es gern hart. Wie ich mich freue auf dein dummes Gesicht, das so hässlich ist und stinkt, als hätte ich einer angepisst. Ja, mein Freund, du bist ein Pisskind. Und du kannst nichts gegen mich machen, weil alles, was ich sage, stimmt. Ich bin tapfer und treu, nur noch Gott kann mir vergeben. Und ich warte auf den Moment, wo wir uns gegenüberstehen. Sei froh, du Ficker, denn du musst dich nicht quälen. Ich beende mit nur einem Schlag dein sinnloses Leben. Meine Stadt ist ein Loch, hier werden Krieger geboren. Und nun hat mich diese Stadt als ihren Krieger auserkoren. Mein Schwert ist geschärft und jeder soll es nun sehen, wie ich euch den Kopf abschlage, denn es kann nur einen geben. Meine Stadt ist ein Loch, hier werden Krieger geboren. Und nun hat mich diese Stadt als ihren Krieger auserkoren. Mein Schwert ist geschärft und jeder soll es nun sehen, wie ich euch den Kopf abschlage, denn es kann nur einen geben. Hier kommt der Kapitalist und nicht der Antifaschist. Ich bringe Angst und Tod, so wie ein Terrorist. Die Beretta ist geladen und ich ziele auf mein Land, denn hier hat bis jetzt noch niemand mein Talent erkannt. Ich handel mit Drogen und verkaufe auch Waffen und habe so in meiner Stadt ein Syndikat erschaffen. Ich bin die Spitze des Eisbergs, eine Lawine bricht los. Meine Stadt steht in Flammen, hier kommt keiner mehr raus. Ich zeige Deutschrap den Ficker, denn meine Texte sind härter als die Reden von Hitler, ich geb's ja zu. Ich bin provokant, ein Patriot, aber kein Nazi, doch mein Land ist zu arrogant. Leute, schaut auf die Straßen und fragt das Volk. Die Menschen warten nur drauf, dass es wieder richtig knallt. Und nun seht, wie sie mir folgen, dem Achilles der Neutern. Ich bin die Heldengestalt, die dieses Land befreit. An mich wird man sich erinnern und den Rest vergessen. Ich bin ein Gangster der Straße und der König der Herzen. Hier, meine Stadt ist ein Loch, hier werden Krieger geboren. Und nun hat mich diese Stadt als ihren Krieger auserkoren. Mein Schwert ist geschärft und jeder soll es nun sehen, wie ich euch den Kopf abschlage, denn es kann nur einen geben. Meine Stadt ist ein Loch, hier werden Krieger geboren. Und nun hat mich diese Stadt als ihren Krieger auserkoren. Mein Schwert ist geschärft und jeder soll es nun sehen, wie ich euch den Kopf abschlage, denn es kann nur einen geben.